fällt mir schwer, Worte zu finden. Es fällt mir schwer, es zu verstehen. Ich weiß, ein jeder muss irgendwann gehen. Ich blick hinauf zu den Sternen, blick hinauf zum Himmelszelt. Du bist gegangen von dieser Welt. Vielleicht siehst du gerade von dort oben uns zu. Ein ganz besonderer Mensch, ja, das warst du. Und ich blicke hinauf zum Firmament, wo wir uns als wiedersehen, wo man jetzt deinen Namen kennt. Ein großes Herz hörte auf zu schlagen, dieser Schmerz kaum zu ertragen. Bleibt nur noch die Erinnerung in diesen Stunden an jene Tage. So weit fort und doch so nah, in meinem Herzen immer da, in jedem weiteren Jahr. Abschied zu nehmen blieb uns versagt, das Schicksal hat uns nicht gefragt, bis bald hattest du nur gesagt. Ein letzter Moment, ein letzter Blick in dein Gesicht, für immer ganz tief in mir, vergessen werde ich dich nicht. Und ich blicke hinauf zum Firmament, wo wir uns einst wiedersehen, wo man jetzt deinen Namen kennt. Ein großes Herz hörte auf zu schlagen, dieser Schmerz kaum zu ertragen. Bleibt nur noch die Erinnerung in diesen Stunden an jene Tage. Hinauf zum Firmament, wo wir uns ein Wiedersehen, wo man jetzt deinen Namen kennt. Ein großes Herz hörte auf zu schlagen, dieser Schmerz kaum zu ertragen. Es bleibt nur noch die Erinnerung in diesen Stunden an jeden.